Erster Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, versammelten sich bei Jesus. Zweiter, sie sahen, wie einige seiner Jünger Brot mit ungewaschenen Händen aßen. Dritter, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, ohne sich vorher gründlich die Hände zu waschen, weil sie sich an die Traditionen der Vorfahren halten. Vierter, auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nichts ohne eine rituelle Reinigung. Außerdem befolgen sie viele andere Traditionen, wie das Waschen von Bechern, Krügen und Kesseln. Fünfter, deshalb fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum halten sich deine Jünger nicht an die Tradition der Vorfahren, sondern essen Brot mit unreinen Händen? Sechster, er antwortete ihnen, der Prophet Jesaja hat richtig über euch Heuchler gesprochen, denn es steht geschrieben, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Siebter, sie ehren mich vergeblich, weil sie menschliche Gebote als Gottes Lehre weitergeben. Achter, ihr gebt Gottes Gebot auf und haltet stattdessen an menschlichen Traditionen fest. Neunter, er sagte auch, ihr setzt Gottes Gebot außer Kraft, um eure eigenen Traditionen zu bewahren. Zehnter, denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer seinen Vater oder seine Mutter beleidigt, muss sterben. Elfter, ihr aber lehrt, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das bedeutet, eine Opfergabe, dann darfst du nichts mehr von mir als Hilfe annehmen. Zwölfter, so erlaubt ihr ihm, nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Dreizehnter, auf diese Weise macht ihr Gottes Wort durch eure überlieferten Regeln ungültig, und ihr tut noch viele andere ähnliche Dinge. Vierzehnter, dann rief er die Menschenmenge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und versteht das. Fünfzehntes, nichts, was von außen in einen Menschen hineingeht, kann ihn unrein machen. Es ist vielmehr das, was aus dem Menschen herauskommt, das ihn verunreinigt. Sechzehnter, wer Ohren hat, der soll hören. Siebzehnter, als er die Menschenmenge verlassen hatte und nach Hause kam, fragten ihn seine Jünger nach der Bedeutung dieses Gleichnisses. Achtzehnter, er sagte zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass nichts, was von außen in einen Menschen gelangt, ihn unrein machen kann? Neunzehnter, denn es gelangt nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann ausgeschieden. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Zwanzigster, er fuhr fort, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Einundzwanzigster, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken wie sexuelle Unmoral, Diebstahl und Mord. 22. Auch Ehebruch, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft kommen von dort. 23. All diese schlechten Dinge kommen von innen und machen den Menschen unrein. 24. Jesus verließ diesen Ort und ging in die Gegend von Tyrus. Er betrat ein Haus und wollte, dass niemand davon erfuhr, aber er konnte nicht unentdeckt bleiben. 25. Sofort hörte eine Frau, deren kleine Tochter einen unreinen Geist hatte, von ihm. Sie kam und fiel ihm zu Füßen. 26. Die Frau war eine Griechin, genauer gesagt eine Syrophönizierin. Sie bat Jesus, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. 27. Er sagte zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den kleinen Hunden hinzuwerfen. 28. Sie antwortete ihm, ja, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen die Krümel, die von den Kindern fallen. 29. Da sagte er zu ihr, wegen deines Wortes kannst du gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. 30. Sie ging nach Hause und fand ihre Tochter auf dem Bett liegen, der Dämon war aus ihr gewichen. 31. Nachdem Jesus das Gebiet von Tyrus verlassen hatte, reiste er über Sidon zum See Genezareth und in die Region Dekapolis. 32. Dort brachten sie einen Mann zu ihm, der taub und stumm war, und baten ihn, ihm die Hände aufzulegen. 33. Jesus nahm den Mann von der Menge weg beiseite. Er legte ihm die Finger in die Ohren, spuckte und berührte damit seine Zunge. Dann blickte er zum Himmel. 34. Er seufzte und sagte zu ihm, Ephata, was bedeutet, öffne dich. 35. Sofort öffneten sich seine Ohren, und seine Zunge wurde gelöst, so dass er klar sprechen konnte. 36. Jesus befahl ihnen, niemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr erzählten sie es weiter. 37. Die Menschen waren sehr erstaunt und sagten, er hat alles gut gemacht. Er lässt Taube hören und Stumme sprechen.